Die akustische Kulisse, ein Ersatz für die Theaterdekoration. Das Hörspiel überhaupt, ein Ersatz fürs Theater. Und nicht selten ein schlechter. Noch 1932, knapp 2 Stunden lang, Max Reinhardts letzte Inszenierung, Heinrich von Kleist, Prinz Friedrich von Homburg.